Ja? Was? Aber das gibt's doch gar nicht. Wir kommen. Was ist los, Jus? Ach, das ratet ihr nie. Wir wollen ja auch gar nicht raten, also was ist los? Ja, das war meine Mutter. Sie sagt, Mr. Claudius und eine Frau sind am Tor. Was? Sie wollen mit uns reden. Unmöglich. Das gibt's wirklich nicht. Los, kommt. Das war die Sensation des Falles Super Papagei. Damit hatte niemand gerechnet. Die drei Fragezeichen hasteten hinaus. Am Tor des Schrottplatzes warteten tatsächlich Mr. Claudius und eine Frau. Hallo, Mr. Claudius. Hallo. Ja, das ist hier meine Frau, ja. Tag. Wir müssen miteinander reden. Gern. Wir hören. Ich habe schon 5 von den 7 Papageien, die John Silver sprechen gelehrt hat. Die übrigen bekomme ich auch schon noch. Bin da ganz sicher. Aber im Augenblick interessiert mich wirklich mehr, wieso ihr für Eugenie arbeitet und wie viel er davon weiß. Eugenie? Moment mal, wer ist das denn? Tu doch nicht so. Ich weiß, dass ihr ihn kennt. Bedauere, wir kennen ihn nicht. Eugenie ist ein Franzose, der ist einer der größten Kunstdiebe Europas. Und ich weiß, dass er hinter mir hinterher ist und dass er vor mir ans Ziel kommen will. Wir wissen wirklich nichts von einem Monsieur Eugenie. Und wieso interessiert ihr euch dann für die Papageien, hä? Ganz einfach, Mr. Fentress glaubte, ihm sei der Papagei entflogen. Wir erhielten den Auftrag, diesen einen Papagei wieder herbeizuschaffen. Ja. Dabei erfuhren wir, dass es noch mehr gibt, zwischen denen offenbar ein Zusammenhang besteht. Genau. Also das ist nicht wahr. Im Gegenteil, das ist die volle Wahrheit. Ja. Siehst du, du bist mal wieder viel zu aufgeregt gewesen. Statt ruhig und besonnen vorzugehen, hast du dich benommen wie ein amerikanischer Gangster. Könnte sein. Irrtum. Das könnte nicht nur so sein, es ist so. Ja, es tut mir leid, dass ich... Also, wenn ich mich aufrege, dann kann ich mich eben einfach nicht mehr beherrschen. Claude, begreifst du jetzt? Das sind 3 fixe Jungen, die völlig in Ordnung sind. Keiner ist gegen dich. Du solltest dich entschuldigen. Mr. Fentress und Miss Wagner gegenüber haben sie sich ungesetzlich verhalten. Also, ich werde sie dafür entschädigen. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss die Papageien unbedingt haben. John Silver hat mir ein Bild gestohlen, das wenigstens 100.000 Dollar wert ist. 100.000? Ja! Und nur die Papageien können mir helfen, es wiederzubeschaffen. Und Sie können beweisen, dass Ihnen das Bild gehört? Das kann ich. Sämtliche Kunsthändler wissen es. Deshalb konnte Silber es auch nicht verkaufen. Mit diesem verrückten Papageienrätsel wollte er nur mich ärgern. Ein Bild also? Silber hat zu Ramos gesagt, in dem Metallkasten habe er ein Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schüssel Gold darunter. Donnerwetter, das ist eine gute Beschreibung. Das Bild ist tatsächlich so wunderbar. Als sei es mit den Farben des Regenbogens gemalt. Sie haben 5 Papageien. Wissen aber nicht, welche Lösung das Rätsel hat? Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Deshalb komme ich ja zu euch. Nun sag ihnen schon, dass du sie bitten möchtest, dir zu helfen. Würdet ihr das tun? Ja. Ich bitte euch sehr, sehr herzlich darum. Bitte, wisst ihr... Wir müssen einfach zusammenarbeiten, damit Eugenie uns allen keinen Strich durch die Rechnung macht, nicht wahr? Die verdammten Vögel, die reden einfach nicht das, was ich wissen möchte. Kann Eugenie denn ein Bild verkaufen, das Silver nicht verkaufen konnte? Eugenie kann. Der ist so raffiniert, dass er es kann. Was meint ihr, Kollegen? Können wir Mr. und Mrs. Claudius vertrauen? Ja, sobald sie uns bewiesen haben, dass es ihr Bild ist. Das ist wirklich sehr leicht. Hier. Bitte schön. Die Kaufurkunde. Vielleicht hilft Blackbeard uns ja weiter. Ihr habt wirklich Blackbeard? Den haben wir. Was? Ist das wahr? Siehst du, Claude? Wir hätten schon früher mit den Jungen zusammenarbeiten sollen. Dann wären wir schon weiter. Na, ist die Urkunde in Ordnung, Just? Ja, sie ist in Ordnung. Ich glaube, wir können Mr. und Mrs. Claudius vertrauen. Bestimmt. Ja? Nur helft mir. Und ganz schnell, ja? Schön. Wir sehen uns dann in einer Stunde in unserer Wohnung. Einverstanden? Ich darf im Namen meiner Kollegen sprechen, Mrs. Claudius. Wir sind einverstanden. Aha. Die 3 Fragezeichen sind daran interessiert, dass der Fall Super Papagei möglichst bald aufgeklärt wird. Die 3 Fragezeichen hielten Wort. Eine Stunde später erschienen sie in der Wohnung, die Mr. und Mrs. Claudius gemietet hatten. Hallo, kommt mal rein, da seid ihr. Endlich. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Danke, Mr. Claudius. Tag, Jungs. Na, ja, Tag. Guten Tag, Mrs. Claudius. Blackbeard habt ihr auch dabei? Aha, ist gut. Warum ist Ihnen Blackbeard eigentlich so wichtig, Mr. Claudius? Tja, Blackbeard. Warum ist er wichtig? Wenn ich das nur wüsste. Silver hat es mir geschrieben. Das ist alles, was ich weiß. Ich hab noch jeden reingelegt, ja. Oh, da ist er ja. Und er spricht. Ja, also ich verstehe zwar nicht, was er mit seinen Worten meint, aber er spricht. Nun seht euch doch mal die anderen Papageien an. Das sind trübe Tassen. Vielleicht können wir mal zusammenfassen, welche Sprüche wir bis jetzt haben. Gute Idee, aber bitteschön, setzt euch doch. Ja, bitteschön. Danke. Danke. Also, da ist einmal Schneewittchen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Also, damit kann er nur das Mädchenbild gemeint haben. Weiß wie Schnee ist das Gesicht, rot wie Blut sind die Lippen und braun wie Zedernholz ist das Haar. Aber was soll Sherlock Holmes dabei? Das finden wir noch heraus. Weiter im Text. Lucullus sagt, Lucius et Licinius et Lucullus. Kopf oder Zahl, errare humanum est. Ja. Stimmt. Und Blackbeard? Was sagt er? Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Juhu! Und ne Puddel rum! Haben Sie das gehört? Ich hab noch jeden reingelegt. Das war Al Capone. Also, jedenfalls glaube ich, dass es Al Capone war. Jetzt spricht der plötzlich auch. Ich hab noch jeden reingelegt. Da guckst du in die Röhre, was? Das war Blackbeard. Wieso spricht er, was Al Capone sagt? Sollte er... Sollte er... Was, Justus? Sprich doch aus. Was meinst du?